gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Black Orpheus heißt ein Album des Pianisten Masabumi Kikuchi. Es gibt Musiker, die schnell spielen. Es gibt Musiker, die noch schneller spielen. Aber keiner spielte so langsam wie der in den USA lebende Japaner Masabumi Kikuchi. Das war ein Pianist, der Momente schier zum Erstarren brachte, der die Zeit festzuhalten versuchte. Und es gelang ihm dabei, eine Musik von bezaubernder Nahbarkeit und großer introvertierter Intensität. Das Album Black Orpheus enthält Aufnahmen, die Masabumi Kikuchi in späten Jahren in der Bunker Kaikan Halle in Tokio machte. Es sind Soloaufnahmen und unter ihnen ist auch ein Klassiker des Bossa Nova Jazz, und zwar Orfeo Negro oder aber Black Orpheus. Wenn einer wie Masabumi Kikuchi in seiner Zeitlupenkunst so bekannte Stücke spielt wie dieses, dann entdeckt man sie völlig neu. Black Orpheus mit Masabumi Kikuchi. Thank you. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Wichtig war uns, dass alle diese Alben als CDs erhältlich sind. So auch die nächste. Eine CD mit einem ganz ungewöhnlichen Titel. The Imagined Savior is Far Easier to Paint. Und der Musiker, unter dessen Namen diese CD erschienen ist, im Jahr 2014, heißt Ambrose Akinmusery. Auch das kein leichter Stoff für deutsche Leser. Eine Musik steckt dahinter, die zur stärksten der afroamerikanischen Musik der letzten Jahre, ja sogar Jahrzehnte gehört. Der Trompeter Ambrose Akinmusery hat einen sehr weichen, innigen Ton. Er schwärmt davon, menschlichen Gesang oder auch den Klang eines Cellos nachzuahmen mit seiner Trompete, und seine Töne berühren sofort, sobald er anfängt zu spielen. Hier auf diesem Album hat er verschiedene Sängerinnen und Sänger gewonnen, die ihm Lieder bzw. Texte geschrieben haben. Unter anderem die Singer-Songwriterin Cold Specs. Die schrieb ein Lied, das den Titel trug Ceaseless Inexhaustible Child. Und dieses Stück wiederum handelt von Cyntoia Brown, die als 16-Jährige einen Mann erschoss, der sie sexuell missbraucht hatte und die dafür zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Jazz, der solche Geschichten erzählt, ist vehementer und aktueller Jazz. Cyntoia Brown übrigens ist dieses Jahr begnadigt worden. So fand diese Geschichte einen guten Ausgang. Das Lied aber und die spannende Musik von Ambrose Akinmusery sollte man immer noch anhören. Patrick Dressman, Osman Zongo, Timothy Stansberry, Sean Bill, Romali Grant, Manuel Loggins, Johnny Kamai Warren, Justin Sip, Amadou Diallo, Kimani Gray, Kendrick McDate, Timothy Russell, Orlando Barlow, Trey Boss McGill, Aaron Campbell, Victor Steve, Wendell Allen, Trayvon Martin. Kendrick McDate, Timothy Russell, Romali Grant, Manuel Loggins, Trayvon Martin, Amadou Diallo. Timothy Wendell Allen, Trayvon Martin, Trayvon Martin, Trayvon Martin, Oscar Grant. Hier ist Roland Spiegel und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Rushing on back. unto the burden of you. John Scofield, Past Present, die Klanglos der bärtigen Männer. Eines von 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. John Scofield ist ein Musiker, der auf der Gitarre eine Intensität und Unmittelbarkeit entwickeln kann, wie ich es nur von ganz wenigen Musikern erlebt habe. Scofield ist ständig auf Tournee. Etliche Male habe ich ihn in Europa bei Konzerten erlebt, immer mit unterschiedlichen Ensembles. Und jedes Mal war ich gefesselt von diesem unbedingten Eintauchen in den Moment, das dieser Musiker so gut beherrscht. Scofield klingt rockig. Er spielt eine Gitarre, wie sie sonst Rockmusiker wie Alvin Lee und andere gespielt haben. Und er knetet auch die Saiten ähnlich und manchmal verzerrt er sie auch. Andererseits kann er aber auch ganz lyrisch jazzig spielen. Und all das macht er hier auf diesem Album zusammen mit seinem langjährigen Saxophonpartner Joe Lovano, der Tenorsaxophon spielt, mit dem Kontrabassisten Larry Grenadier und dem Schlagzeuger Bill Stewart. Past Present ist eine CD mit sehr persönlichen Stücken, die John Scofield seinem ein Jahr zuvor verstorbenen Sohn gewidmet hatte. Eine Musik, die sehr stark berührt, der man anmerkt, wie bewegt die Musiker bei der Interpretation dieser Stücke waren, und eine Musik, die aber darüber hinaus Hörer erreicht, die einfach beseelte, von Herzen kommende Musik schätzen. John Scofield, Past Present. Thank you. Präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Into the Silence von Avishai Cohen. Es gibt in der jüngsten Zeit sehr starke Jazzmusiker, die aus Israel stammen. Und der Trompeter Avishai Cohen gehört dazu. Er lebt in New York, gehört zur New Yorker Szene und überzeugt seit ungefähr 10 Jahren die Jazzwelt und auch Hörer darüber hinaus mit seinem lyrischen, aber auch gleichzeitig ausdrucksvollen und stark konturierten Trompetenspiel. Die CD Into the Silence hat er seinem Vater gewidmet, der kurz vor den Aufnahmen gestorben war. Und er spielt auf dieser CD eine Musik, die ganz leise in die Stille hineinlauscht. Er hat dazu Begleiter, die das besonders gut können, unter anderem den Pianisten Jonathan Avishai und den Bassisten Eric Revis sowie den Schlagzeuger Nasheed Waits. Diese CD kann man auch dann hören, wenn man Jazz gar nicht gewohnt ist, denn diese ruhige, sehr anmutige Musik mit sehr schönen, ja sogar aparten Klängen wird jeden Hörer überzeugen und man kann sie sogar nebenbei hören, aber man sollte sie auch mal richtig anhören. Tun Sie das jetzt. Into the Silence mit Avishai Cohen. Thank you. Radio Marabu präsentiert Globunity 50 Years. 1966 wurden bei den Berliner Jazztagen zwei Gruppen zusammengewürfelt, die dann als großes Ensemble Geschichte machten, nämlich damals das Quintett des Trompeters Manfred Schof und das Trio von Saxophonist Peter Brötzmann. Sie traten unter der Leitung des Pianisten Alexander von Schlippenbach unter dem Namen Globunity Orchestra auf. Eine Auftragskomposition erarbeiteten sie für das Jazzfestival und diese Auftragskomposition eben hieß Globunity und sollte die Zusammengehörigkeit der Menschen auf der Welt feiern. Das war in einer sehr spannenden Zeit. Eine Regierungskrise in der Bundesrepublik Deutschland hatte kurz vorher stattgefunden und es gab damals die ersten Sit-ins protestierender Studenten in Berlin. Die frühen Aufnahmen des Globunity Orchestra sind alle vergriffen. Wir wollten aber bei unseren 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, Platten vorstellen, die man noch haben kann. Und da fügte es sich sehr gut, dass 50 Jahre nach der Premiere von Globunity das Orchester, natürlich mit erweitertem Personal, noch einmal beim Jazzfest Berlin antrat und eine Stunde lang improvisierter Musik von ganz starker Ausdruckskraft einspielte auf der Bühne. Diese Live-Aufnahme wurde dann veröffentlicht auf einer CD bei einem Schweizer Label und nennt sich Globunity 50 Years. Eine Musik, in der es quietscht und scheppert und rumpelt und rumort, aber das Ganze hat eine unglaubliche Nahbarkeit und ich würde sogar sagen, diese Musik ist auf ihre Weise besonders schön und man muss sie unbedingt einmal anhören, auch wenn man danach sich vielleicht nicht mehr annähern kann. Aber man sollte es versuchen. Es lohnt sich. Vereinigt euch in weiter Runde. Dazu erschall uns Herz und Munde. Soll uns ein Ort der Welt erfreuen. So muss es unser Hamburg sein. Woo! 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Pas de Géant mit Camille Berthaud. Camille Berthaud ist eine französische Sängerin, ja man muss eigentlich sagen Vokalartistin, die etwas ganz Ungewöhnliches macht, die auch das Ausdrucksspektrum des Jazz deutlich erweitert hat. Mit Pas de Géant hat sie 2018 eine CD veröffentlicht, in der sie auf ein berühmtes Stück von John Coltrane, dem großen Saxophonisten, zurückgriff. Dieses Stück heißt Giant Steps. Pas de Géant ist die wörtliche französische Übersetzung, also Riesenschritte. Sie hat zu diesem Stück einen Text geschrieben, beziehungsweise zum Solo von John Coltrane aus der berühmten ursprünglichen Aufnahme einen Text geschrieben in französischer Sprache, den sie singt. Und so ähnlich verfährt sie mit anderen Stücken der Jazzgeschichte ebenfalls. Außerdem hat sie dem Komponisten Maurice Ravel ein Stück gewidmet, das sie Arbre Ravelogique nannte, also Ravel-Stammbaum. Und darin verknüpft sie ganz viele bekannte Melodien von Maurice Ravel zu einem Puzzle aus vertrauten und dann doch wieder unvertrauten Tönen. Wie sie dabei singt, welche Atmosphäre sie musikalisch schafft, ist etwas ganz Neues und sehr Bezauberndes. Deswegen würde ich empfehlen, hören Sie Camille Berthaud mit Pas de Géant unbedingt an. Sous aucun prétexte, je ne veux.